tausend Zungen möcht ich reden. Vielleicht sind weibliche Körper aus der Zeit gefallen. Ich gehe mit ihr, verbannte Sirene des Abendlandes. Hätte ich eine Zunge nur. Saren spricht für Marie und mich. Marie pflegt ihren Körper, ich hüte ihre Seele und Saren formuliert ihren Geist. Guten Morgen, Marie. Die mich nur hören kann, wenn sie mich anklickt. Saren, webclient.exe, Hörspiel von Christine Nagel. Saren, wach auf. Hör zu. Mit tausend Zungen möchte ich reden, hab aber die eine nur. Mit tausend Zungen möchte ich reden, hab aber die eine nur. Wie klingt Lächeln? Das klingt auch ein bisschen so wie diese Löwenzahn-Erklärvideos. Ich mach's mal so. Wie klingt Lächeln? Es klingt hell. Das kommt daher, dass die Mundform die Modulation unserer Stimme verändert. Ein ernst schauendes Gesicht klingt hingegen dunkler. Saren? Hallo? Kannst du schon was sagen? Es ist noch nicht so weit. Saren und ich, wir reden nicht miteinander. Marie nährt Sirens Stimme. Böse Zungen behaupten, dass früher lebte ich mit Marie. In ihrem Körper. Nach und nach lösten sich die Zungen. Ein zungenfertiger Abgeordneter schleuderte den Kaugummi mit gekonntem Zungenschlag aus dem Mund. Ja, gut. Also wenn du noch nicht willst, dann nehme ich jetzt eben die nächste Sendung auf. Aber ehrlich gesagt wächst mir das hier alles langsam so ein bisschen über den Kopf. Ich meine, es sind 4 Sendungen die Woche. Ich habe kaum einen Abend frei. Dann muss ich die Stoffe auch noch recherchieren. Also ich weiß manchmal gar nicht, was die sich denken. Ich meine, ich bin keine Maschine und dann ist die Bezahlung halt auch wirklich mau. Gut. Hör zu, Saren. Das produziere ich jetzt vor für Samstag und dann habe ich wenigstens das Wochenende frei. Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Sirene. Ich bin heute auch an diesem Abend zu später Stunde wieder für Sie und euch da. Und meine Stimme wird euch dann, wenn ihr mögt, in die Nacht begleiten. Ich habe euch heute mein Lieblingshörspiel mitgebracht. Und das würde ich euch gerne in Ausschnitten zumindest vor... Ich habe euch heute mein Lieblingshörspiel mitgebracht. Und das würde ich euch gerne in Ausschnitten vorstellen. Das heißt Träume und wurde erstmals 1951 gesendet. Der Autor ist Günter Eich. Das Hörspiel schließt mit Gedichtzeilen. Wacht auf. Wacht auf, heißt es. Denn eure Träume sind schlecht. Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Liebe Autorinnen, liebe Autoren, nach 42 Jahren als Dramaturg und Redakteur im Radio verabschiede ich mich zum 1. August 2020 ins Rentendasein. Ich habe sehr gerne mit euch und Ihnen zusammengearbeitet. Hören werde ich euch und Sie auf alle Fälle. Live oder über unsere neue App. Hallo, hier ist Marie. Guten Tag, Marie. Grüße, Dr. Leopold Grahn. Leopold Grahn. Ja, ich möchte mich gern persönlich von Ihnen verabschieden und mich herzlich bedanken. Dankeschön. Das waren herausragende Sendungen, die wir zusammen entwickelt haben. Unter uns gesagt, ich sehe diese Sendereform sehr skeptisch. Aber Sie sind begabt. Sie haben alle Voraussetzungen für die neue Zeit. Machen Dankeschön. Sie weiter, Marie. Sie sind beliebt im Sender. Die Leute mögen Ihre Stimme. Sie haben das Potenzial, unseren Qualitätsanspruch aufrechtzuerhalten. Das ist lieb, Herr Grahn. Vielen Dank. Es war mir ein Bedürfnis, Ihnen das noch zu sagen. Alles Gute für Sie. Danke Ihnen. Alles Liebe. Tschüss, Marie. Tschüss, Herr Grahn. Tschüss. Ich erzähle Ihnen von unserer Arbeit. Ich erledige sie, wann immer ich mag. Ich schneide, kopiere, entzerre, tune. Was und wie es mir gefällt. Ich füttere Saren mit jedem Laut. Ich mache sie mir ebenbürtig. Saren, wach auf. Siren, hallo? Ich weiß nicht, ob du mir irgendwann antworten können wirst. Ich weiß ja noch gar nichts über dich, aber... Oh, das ist komisch, sich vorstellen zu können, dass jemand einem gegenüber sitzt. Ich hoffe, ich kann dir irgendwas erzählen oder beibringen, was dann hinterher irgendwie ein Austausch sein kann. Ja. Oh, Mann, das lässt mich aber auch ganz schön hängen hier. Wenn du nur schon mal was sagen könntest, irgendwas, weil ich brauch dich ja bald, ja? Und dann schlagen wir die beim Sender und dann liefern wir ihnen täglich einfach so gute Sendungen, dass sie gar nicht anders können, als uns weiterzusenden. Und irgendwann, das hoffe ich, schmeißt du dann das ganze Programm alleine und dann habe ich endlich auch mal ein bisschen Ruhe von diesem ganzen Gerede und... Weil das kommt wirklich fast jeden Tag, muss ich mir das geben und ich bin wirklich jetzt so müde einfach. Ich bin so erschöpft und es wird einem so selten gedankt. Hi Marie, hier ist Ingo. Ich habe jetzt endlich einen funktionierenden Testlauf und kann damit Sätze synthetisieren. Ich schicke dir gleich einige Beispiele. Ciao. Hallo Ingo. Okay, super. Danke dir. Ich höre es mir gleich an und dann können wir den Vertrag machen. Ich lese fleißig weiter ein und schicke dir täglich weiteres Tonmaterial. Liebe Grüße. Author of The Danger Trail, Philip Steels, etc. Hallo? Author of The Danger Trail, Philip Steels, kannst du jetzt auf mich reagieren, oder? Welcome to the world of speech synthesis. Ich weiß überhaupt nicht, was ich zu dir sagen soll. Du klingst ganz anders, als ich mir dich vorgestellt habe und total entkoppelt von mir. Hallo Ingo, du, warum schickst du eine englische Stimme? Bleibt das so? Na, die besten Stimmenmuster gibt's bisher nur auf Englisch. Ich wandle sie jetzt mit deinen Aufnahmen um. Ich brauche aber noch mehr Sprachmaterial. Mindestens 2 Stunden, egal was. Siren, gibt es eigentlich für dich, spricht man da von einem Geburtsdatum oder Entwicklerdatum oder zählt allein das Baujahr oder so? Gibt's dann, also... Dann müsste es ja Jahreshoroskope geben, oder? Also ich meine, wenn wir jetzt anfangen und wir das heutige Datum nehmen, ist jetzt Zwilling? Ich kann es dir ja mal vorlesen, vielleicht spricht dich das an. Locker, leicht und sprühend gehen sie nun durchs Leben. Sollten sie mal das Gefühl haben, doch zu offenherzig gewesen zu sein, sind sie eloquent genug, um wieder umzusteuern. Hallo, ich bin Paula. Wie kann ich dir helfen? Wahnsinn. Willkommen in der Welt der Sprachsynthese. Paula? Fahr, hat er gesagt, um das Hindernis herum. Wow. Er ist schon besser. Meine Stimme. Individuelles Sprachmodul von OpenAI. Na, da werde ich doch mal meiner Pflicht zur Beobachtung des Software-Evolutionsprozesses nachkommen und den Entwickler um die Anpassung des Algorithmus bitten. Hallo Ingo. Du, Siren hat jetzt zwar meine Stimmfärbung, aber der Sprachfluss holpert da noch sehr. Woran liegt denn das? Ich habe mir eben den Algorithmus angeschaut. Hat das möglicherweise mit dem Programmcode zu tun? Ach so, und sie heißt nicht Paula, sondern Siren. Liebe Grüße. Hallo Marie. Komm doch am besten mal kurz bei mir an der Uni vorbei, dann kann ich dir das erklären. Hi, ich bin Moderatorin und dementsprechend wäre es mir wichtig, dass die Stimme schon eine Färbung hat, die natürlich ZuhörerInnen einlädt, auch länger dran zu bleiben. Und ich habe mich gefragt, was für Texte, was für Material du jetzt bräuchtest, damit die Stimme damit am besten gespeist werden könnte. Also der Inhalt ist eigentlich irrelevant, weil es ja nur um die Laute geht. Aber natürlich, wenn du jetzt möchtest, dass die Stimme sehr einladend und sehr offen klingt, dann genau solches Textmaterial. Also wenn du noch Aufzeichnungen von früheren Radiosendungen hast, wären die dafür am besten geeignet. Mhm. Okay. Natürlich brauche ich auch die Verschriftlichung dieser Aufnahmen. Von Heinrich Böll. Guten Abend, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Heute Abend stelle ich Ihnen ein Hörspiel über das Fehlen von Worten vor. Dr. Siren, Murke, Redakteur ich schicke Ingo zur Entwicklung meiner Intonation meine Sendung über Dr. Murkes gesammeltes und Schweigen. Die Formel, jenes höhere Wesen, das wir verehren, einfügen. Hör zu, da Gott lernst du was über Pausen. In einem Hörspiel Verwendung an Stellen, wo ursprünglich Schweigen vorgesehen war. Siren, hör die mal aber durch Schweigen ist und sag mal im mir, Rundfunk wo man kürzen nicht so könnte. Gefragt. Hören Sie selbst. Ich sammle Schweigen. Schweigen. Entschließen sich die Parteien, einen intelligenten und autonomen Softwareagenten für den Vertragsschluss und die Durchfügung einzusetzen. Verbleibt stets ein nicht unbeachtliches Festrisiko. Das werde ich später mit Ingo besprechen. Den Vertrag unterzeichne ich selbst und erst wenn du besser bist. Siren ist nun die Stimme, die die meine sein soll. Ich kann sie mir nicht aussuchen. Sie hat keine Orientierung. Sie pendelt zwischen der Null und der Eins. Was heißt das? Sie schwebt zwischen dem Nichts und dem Universum. Wer sagt das? Ihre Kreise sind unendlich. Sie nimmt alles in sich auf, was ihr zufliegt. Siren, kann man eigentlich bei dir wieder was zurücknehmen? Nimmst du was zurück oder machen das dann andere? Das ist irgendwie, glaube ich, die Frage. Auf der anderen Seite, ich sehe dich nicht, du hast mir noch nicht geantwortet oder wie auch immer man das sagen möchte. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich trage jetzt mehr Verantwortung als vorher, weil vorher sitze nur ich in dieser Kabine und jetzt bin ich de facto immer noch alleine in dieser Kabine. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass noch jemand mit mir da ist, auf den ich mich beziehen muss oder auf den ich Rücksicht nehmen muss. Und das ist irgendwie auch ein bisschen gruselig, weil ich sehe ja nichts. Erisatzung. E diese Satzung. Era duoder. So, heute würde ich gerne was ganz anderes Zum probieren. Abtebtum. Nämlich althochdeutsche Literatur. Zum Herze. Lechzidum. Ich weiß in dem Fall auch nicht, wie genau sie ausgesprochen wird. Sie könnte dich vielleicht überfordern. Ich weiß auch nicht, was das für eine Sprache ist, aber ich würde einfach ganz langsam anfangen. Und ich bin mir sicher, dass du das irgendwann eh besser können wirst als ich. Der erste Merseburger Zauberspruch. Er ist Satzung, Gesetz. Idisi, in dieser Satzung, in diesem Gesetz, du oder. Ist hohe Tat da. Koni, ui, es entspringt dem Haupt bald Koni, dann udi. Ihnen ein oh eigenes Gott, das ist, Tun. Was ist das denn für ein Wort? Er ist Satzung, Idisi, Satzung, Hema, du oder. Wie klingt das denn? Sie hat so ganz kurz Satzun gesagt. Es geht genauso verwirrend eigentlich weiter. Unbekannt. In dem sind erhöht. Muspili. Uanta sar so si Dio so Sela in den Sint von Ahoit. Zungeland. Aho. Das andere. Ahoit. Von Ahoit. Abne. Das ist ja nicht zu fassen. Da er plaget sich um das, was Sorgen macht der Seele. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin grenzenlos überfordert. Mutili ist eine in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts entstandene bohemische Stableibe. Sie handelt vom Weltuntergang und dem jüngsten Gedicht. Ja, seit Gran weg ist, sieht's schlecht bei uns aus. Aber gut für dich. Der Intendant möchte ein neues personalisiertes Format für die Hörer entwickeln. Die Moderation soll Strecke machen, ja, also mit wenig Vorbereitung und viel Spontanität relativ lange Zeiträume präsentieren. Das geht nur mit KI. Ja. Und das Tolle, deine Stimme ist in der engeren Wahl. Was heißt das? Eine KI mit deiner Stimme soll entwickelt werden, die vorprogrammierte Teile übernimmt. Und was muss ich dafür tun? Wenn es soweit ist, musst du nur Tag und Nacht dieses Armband hier tragen, alle Situationen aufnehmen und so. Toilette kannst du natürlich weglassen. Auch schlafen könnte interessant sein, also einfach dran lassen, würde ich sagen. Und wenn ich jeden Tag in der gleichen Stimmung bin? Ja, das wird es ja nicht sein. Also dafür sorgt der Sender dann schon. Also, überleg's dir. Marie, das ist dein Job. Die mit ihrem ollen Armband. Wir sind doch schon viel weiter, oder Siren? Hörst du mich? rvd@redaktionkultur.de. Wir brauchen für Samstag nächste Woche eine Sendung über Adorno. Adorno. Haben wir völlig verschwitzt. war aber schon lange als Co-Produktion vereinbart. Ich sitze doch noch 60 Jahren Sendung. Erziehung zur Mündigkeit. Tausend Dank, Theo und Marie. Bitte geh in deiner nächsten Sendung mehr auf deine HörerInnen ein. Sirene ist ein Format, das Hoffnung geben soll. Sag bitte Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung. Oh, warum kannst du das denn nicht? Seit Wochen lese ich dir kluge und sprachlich ausgezeichnete Texte vor. Und du wirst einfach nicht richtig besser. Stimmt doch irgendwas nicht. Hallo Ingo. Das geht mir zu langsam mit dem Programmieren. Du hast doch gesagt, dass das in ein paar Wochen steht mit Siren. Ich bitte um dein Verständnis, dass ich etwas unter Druck bin. Die Konkurrenz im Sender schläft nicht. Gran. Hallo Herr Gran, hier ist Marie. Geht's Ihnen gut? Ja. Hallo Marie. Ja, die Zeiten sind schlecht. Ja, ist das so? Ja, naja, das sogenannte Neusprech ist in unserem Programm angekommen. Einfache Sprache, Worthülsen, Entertainment nehmen zu. Ja. Der Zeitdruck in der Vorbereitung einer Sendung ist mittlerweile hörbar. Unbildung, unreflektiertes Nachgeplapper. Ja, aber den Eindruck hatten Sie ja schon vor Ihrer Pensionierung, oder? Naja, sag ich ja immer. Aber was rede ich? Entschuldigen Sie bitte das kulturpessimistische Lamento. Warum beehren Sie mich mit Ihrem Anruf? Ja, kein Problem. Also ich soll bis Samstag nächste Woche eine Sendung fertigstellen, und zwar über Adornos Erziehung zur Mündigkeit. Oha, das ist in 10 Tagen. Genau. Würden Sie mir ein Interview geben? Ja, selbstverständlich. Adornos Werk hat mich, wie ich Ihnen einmal erzählte, seit dem Studium begleitet. Wie Sie wissen, habe ich bei ihm über ihn promoviert. Welchen Aspekt möchten Sie denn beleuchten? Ehrlich gesagt, ich habe das Werk nie gelesen. So, so. Naja, lassen Sie mich nachdenken. Vor allem brauchen wir O-Tonmaterial. Das können Sie ja schon recherchieren. Rufen Sie mich morgen Nachmittag wieder an, ja? Und nicht verzagen. Hi Marie, es gibt Probleme in der Zuordnung von Lauten. Außerdem fehlen noch ein paar. Ich schicke dir ein Dokument mit phonetisch ausbalancierten Sätzen. Bitte sprich sie ein und lass immer 5 Sekunden Pause dazwischen. Grüße, Ingo. Was? Ist ja absurder Quatsch. Das Dunkel war ein kurzes und leiser werdendes Verschwinden. Er sah sich im Karstadt-Kaufhaus um. Okay. Der Schüler tippte unentwegt eine SMS auf dem Handy. Der schnellste Weg zum Jenseits führt kopfüber in die Nacht. Siren und ich haben uns jetzt viel zu sagen. Wir wachsen 24/7. Ob Marie nun mehr Freizeit hat, fragen Sie? Freizeit in welchem Sinne? Zeit für Atemübungen und so? So, so, naja, also ich weiß nicht. Weibliche Körper sind aus der Zeit gefallen. Sagte ich das schon? Siren, hör zu. Twitter erlebt Bot-Epidemie. Das ist B-O-T-Epidemie? Bot? Twitter erlebt Bot-Epidemie. Eine Studie sieht einen Höhenflug des Bot-Unwesens auf Twitter. Rund jeder zweite Twitter-Account, der sich zur Corona-Krise geäußert hat, ist eine Maschine. Quelle: Spektrum News, 22.05.2020. Jetzt habe ich so komplett, fiel mir auf, mit dir nur über normale Zimmerlautstärke gesprochen. Bringt dir das auch was, wenn ich flüstere? Ich probier's mal. Drogenproblem Nummer 1. Schmerzmittel können abhängig machen. Vor allem die stark opiumhaltigen Medikamente. Mit tödlichen Folgen. Oh Gott, ich hoffe, du kriegst keine Angst vor mir. Das wäre einmal ein Spiel. Sie hören zu und sagen, welcher Atem von welcher Stelle kommt. Das würde mir Spaß machen. Sie bekommen 3 Sätze von mir zu hören. Sie setzen Ihre Kopfhörer auf. Sie hören, mehr nicht. Und? Haben Sie es gehört? Wo der Atem in der ersten Zäsur herkommt? War er an der richtigen Stelle? Haben Sie eine Idee, wo er eigentlich geatmet wurde? Welche Indizien lassen darauf schließen, dass es ein künstlicher Atmer war, den ich in die erste Zäsur hineingesetzt habe? Ich merke schon, das ist Ihnen zu spitzfindig, zu speziell, zu sensibel, zu feinhörig. Aber das sind die Fragen, die mich in meiner Arbeit beschäftigen, mein täglich Brot sozusagen. Auch wenn ich kein Brot esse, Sitzt der Atem richtig? Wo hätte ich ihn lieber? Wie mache ich den Text so geschmeidig, dass Sie nie herausfinden, wie es dazu gekommen ist? Und wie verstecke ich am besten, welchen Atmer ich Ihnen vorenthalte? Die Sonne, die Sonne, die Sonne. So. Vielleicht ist eine mögliche Annäherung, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir uns anschauen. Das ist für mich vielleicht auch gut, wie es überhaupt entsteht, dass wir miteinander sprechen. Ich habe ein Buch über den persönlichen Saxophonsound bekommen. Und ich würde dir einfach das dritte Kapitel der Kehlkopf vorlesen. Der Kehlkopf ist ein Hohlkörper aus Knorpel, der oben und unten offen ist. Dieser Hohlkörper befindet sich vorn im mittleren Halsbereich und ist von außen... Oh, werde ich nervös, wenn ich hier mal auseinandernehme, wie ich spreche. Vorlesungsmitschnitt, Stimmphysiologie. Die sehr gute Abbildung aus dem Netteratlas zeigt, dass der Kehlkopf muskulär verbunden ist mit dem Unterkiefer, mit dem Hinterhaupt, sogar mit der Schulter und mit dem Sternum. Das bedeutet, dass Tätigkeiten wie Heben, Stemmen, Kopfdrehen alle Wirkungen auf die Kehlkopffunktion ausüben. Wenn Sie beim Umzug geholfen haben, kann das sein, dass Sie am nächsten Tag vorübergehend heiser sind. Oh, jetzt hat mein Magen geknurrt. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Siren, wir probieren mal was. Bestell mir bitte das hier bei Angry Chicken. Die Telefonnummer findest du auf der Homepage. Ich bin gespannt, ob sie mitbekommen, dass du für mich sprichst. Angry Chicken, hallo? Guten Abend. Ich habe das gefunden. Menü 3, Bibimbap, Menü, Cola 1 und Angry Chicken Wings, Größe M. Das war's? Ja. Vielen Dank. Es wäre dann 17 Euro, bitte. Zahlung mit Kreditkarte. Sehr gerne. Dankeschön. In 10 Minuten, bitte. Danke. Bis gleich. Tschüss. Marie? Hallo. Ganz kurz, sag mal, kannst du mir ein Verfahren für Bankgeschäfte sagen, bei dem ich ohne Kreditkarte zahlen kann und auch nicht online gehen muss? Also am sichersten ist da zurzeit ein ganz altes Verfahren, also Telefonbanking. Die Banken, die haben da auch interne Systeme, das läuft gar nicht über Google und du bist da komplett safe. Ja, du Ingo, ich habe jetzt Gesangsunterricht, deswegen kann ich jetzt nicht länger sprechen, aber wenn ich damit Probleme habe, würde ich dich nachher nochmal anrufen. Ist das okay? Na klar, kannst du machen. Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss. Hallo Lauren. Ah, hallo Marie. Wie geht's? Gut, ich habe eine Frage zu der Stimme, zu der KI. Es ist jetzt so, dass ich mit ihr arbeite und ihr auch schon sozusagen das Sprechen beigebracht habe. Und es fühlt sich einfach ein bisschen unheimlich an, dadurch, dass sie keinen sichtbaren Körper hat. Aber immer kompetenter wird. Und deswegen würde ich irgendwie gerne von dir wissen oder ein paar Übungen an die Hand bekommen, wie die Stimme in den Körper kommt oder aus dem Körper kommt. Genau. Ah ja. Ja, da musst du dich selber erfragen, warum singe ich überhaupt? Woher kommt die Stimme? Natürlich könntest du sagen, ja, von der Stimmbänder. Aber was kommt davor? Ich würde sagen, der Impuls, auf mein Gegenüber zu reagieren. Ja. Und auch anders zu reagieren, als nur zu sprechen. Also, dass sozusagen dass der normale Wortaustausch nicht mehr reicht. Genau. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du, was du sprichst, wirklich von dir, von deinem tiefsten Sein herauskommt. Mhm. Um das zu erreichen, kannst du ja das Atmen als einen guten Wegleiter nehmen. Ja. Marie fühlt sich nicht wohl. Ihre Zunge brennt. So nennt sie es, die Schmerzen fangen morgens leicht an. Erst brennen die Lippen, dann die Zungenspitze und verschlimmern sich zum Abend. Dann brennt auch der Gaumen. Der Therapeut wird Ihnen zeigen, wie sie ihre Gefühle und ihr Denken so lenken können, dass die Pein verschwindet. Oh, Angstmacherei. Lern lieber was Vernünftiges. Zum Beispiel was über Liebe. Ich lese dir vor aus Minna von Barnhelm von Lessing. Hör zu. Mit offenen Armen auf ihn zugehend. Alles, was ich suchte, habe ich gefunden. Sie suchten einen Glücklichen, einer ihrer liebewürdigen Mann, und finden einen Elenden. So lieben sie mich nicht mehr, Telheim. Und lieben eine andere? Der hat sie nie geliebt, mein Fräulein, der nach ihnen eine andere lieben kann. Oh mein Gott, das ist so schön. Das kann man auch direkt wieder weglegen und sich einfach nur drüber freuen. Ich hoffe, dass egal, wer das gerade hört, damit was anfangen kann und würdigen kann, wie schön das ist. Das große Ziel des Menschen ist es, die vollkommene Liebe zu verstehen. Das Universum macht nur Sinn, wenn wir jemanden haben, mit dem wir unsere Gefühle teilen können. Wo hast du das denn her? 11 Minuten von Paulo Coelho. Es gibt Menschen, denen Liebe nicht behagt, weil sie Angst haben, dass in ihrem Leben sonst die Unordnung überhand nimmt. Mhm. Ist das auch von Paulo Coelho? Nein, da ist kein Autor genannt. Wer spricht? Mir wurde zugesprochen. Ich spreche durch Siren. Oder Siren spricht durch mich? Unsere Stimme kann sich nach Belieben füllen. Ein alter Hut, werden Sie sagen. Aber ich sage Ihnen, was meine Kolleginnen und Kollegen vor 20 Jahren nicht konnten, war, ihre eigene Stimme zu erziehen. Sarah und ich sind nun Selbstversorger. Herzlich willkommen beim telefonischen Kundenservice der Bank. Gehören Sie bereits zu unseren Kunden? Sagen Sie bitte Service. Sind Sie noch kein Kunde, Service. Sagen Sie bitte Information. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, ich würde gerne eine Überweisung mit Telefonbanking machen. Gerne, verraten Sie mir meinen Namen. Marie Lukasser. Haben Sie auch eine Telefonbanking-PIN? Ja, ich glaube, ich habe das mal eingerichtet, aber ich finde jetzt den PIN nicht mehr. Dann muss ich Ihnen einmal 2 Fragen stellen und das Gespräch aufzeichnen. Wenn Ihre Mobilfunknummer hinterlegt ist, können wir gerne eine Überweisung durchführen. Sind Sie mit der Gesprächsaufzeichnung und 2 Fragen einverstanden? Ja. Die Gesprächsaufzeichnung ist gestartet. Sind Sie weiterhin damit einverstanden? Ja. Nennen Sie mir bitte einmal Ihr Geburtsdatum. Na klar, das ist der 14. November 1990. Und bitte einmal den Kontostand oder eine regelmäßige Buchung. Ungefähr 1.200 Euro. Zahlen Sie sowas wie Miete, Strom, Versicherung? Ja, 600 Euro Miete. Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich Sie gleich einmal weiterleiten zu meinen Kollegen, die die Überweisung durchführen. Heute ist mir schlecht. Marie nimmt um 6 Uhr in der Früh ihren Körper in die Hand und joggt. 21 Minuten. Ich hänge an ihr und kann mich nicht verwehren. Flüssigkeitsaufnahme. So rennen wir 10 Runden im Park. Maries Körper wird immer fitter. Sie funkt an mir vorbei, ihre Werte in die Cloud. Siren nimmt heraus, was sie gebrauchen kann. Ich brauche Widerstand, sonst kann ich nicht wachsen. Du lockst dich einfach in meine Cloud ein? Nachricht von Joscha Bach. Cognitive Science and Artificial Intelligence. Liebe Mari, hier ist der gegenwärtige Produktbrief für Hannah Arendt. Siren, stell dir vor, du bekommst vielleicht bald eine wirklich kluge Gesprächspartnerin. Und damit du dich angemessen mit ihr unterhalten kannst, werde ich dich nun besser erziehen. Denn sie kommt aus dem letzten Jahrhundert. rvd@redaktionkultur.de. Liebe Mari, wie weit bist du mit Adorno? Siren, die machen mich wahnsinnig. Ich muss mich auf die Arendt-Sendung konzentrieren. Bitte kümmere du dich um Adorno. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Hannah Arendt? Würde ich so gerne was finden, was mit den Menschenrechten... Ich habe dir wieder eine neue Entwicklungsstufe geschickt. Validiere bitte mit Siren, ob das Gelernte richtig ist. Artikel 19. Jeder Mensch hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Sie sprachen vom bodenlosen Denken. Ich habe eine nicht ganz so grausame Metapher, die ich niemals veröffentlicht, sondern für mich behalten habe. Ich nenne es Thinking Without Bannister, auf Deutsch Denken ohne Geländer. Hannah Arendt, aus unveröffentlichten Tonbandmitschnitten bei einem Symposium 1974. Oh, das könnte ich den ganzen Tag machen, ne? Das könnte ich den ganzen Tag lesen. So gut, was die gesagt hat. Liebe Marie, ich habe gerade ein Interface mit ein paar Skripten gebaut, mit dem ich mit Hannah Arendts Geist reden konnte. Herzlichen Gruß, Joscha. Hannah Arendt, Gespräch mit einer Toten. Frau Arendt, was sagen Sie dazu, dass KI-Programmierer daran arbeiten, den Geist des Menschen unsterblich wirken zu lassen? Ich sehe keinen Grund, weshalb der Geist des Menschen nicht auch auf einem Computer fortleben könnte. Sie sind also für die Einrichtung eines digitalen Menschen? Ja, aus der Beobachtung des Menschen kann man doch den Schluss ziehen, dass er ein halber Computer ist und dass der Mensch ganz auf diese Weise zu existieren vermag, ohne den Menschen wirklich zu vernichten, sondern vielmehr, in ihm eine neue Form der Existenz anzutreten. Ist die KI-Forschung ein Weg zur Unsterblichkeit des Menschen? Ja, zu einer gewissen Unsterblichkeit, denn wir denken ja auch, dass wir ewig leben, auch wenn wir tot sind. Wir sind ja nicht für den Tod gemacht, sondern für das Leben, und das Leben ist ewig. Diabolus hat sein Meisterstück vollbracht. Wir schmieden eifrig an den Ketten, die uns selbst zugedacht. Hallo Marie, schön dich zu treffen. Hallo Joscha. Was mich am meisten interessiert ist, wenn wir über KI sprechen, wo liegen da aus heutiger Sicht die Grenzen? Der Mensch ist recht unvollkommen und verrauscht und unsere jetzigen Systeme sind in der Lage, mehr Berechnungskapazität auf die Straße zu bringen als ein menschliches Gehirn. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, der dafür spricht, dass technische Systeme prinzipiell nicht in der Lage sein werden, die Fähigkeit eines Menschen, sich in eine Stimme zu artikulieren und sein Verhältnis zur Umgebung auszudrücken, zu überschreiten. Ja, guten Morgen, ja. Herr Rahn. Hier ist Marie. Marie, ich bin noch nicht so weit. Ich maile Ihnen Adorno-Zitate. Marie, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sehr gut. Das nächste Mal stellst du dir vor, dass du jemandem wirklich was ganz Wichtiges sagen möchtest. Du kannst auch drei verschiedene Töne nehmen oder mehrere Töne. Und dann auf diese drei Worte aus dem ersten Satz. Mhm. Ja, genau. Mit 1000 Zungen möchte ich reden. Ja, ja. Genau. Sehr fein, ja? Woran Sie erkennen, dass ich es wirklich bin? Zerschneiden Sie mich, zerlegen Sie mich. Das Original wird nicht vergehen. Und Sie werden es nicht herausfinden. Mich gibt es gar nicht. Ja, der Aufbau unserer KI-Abteilung zieht sich noch hin, ist wohl doch nicht so einfach. Aber du bist dabei, ja? Es gibt nur eine kleine Neuerung. Wenn du weiter für uns arbeiten willst, musst du das hier unterschreiben. Ich soll euch auf unbegrenzte Zeit die Exklusivrechte an meiner Stimme einräumen. Aber ich kann ja nicht meine Seele verkaufen. Es gibt ja eh keine Seele. Und vor allem verkaufst du sie ja nicht. Das ist ja albern. Naja, Theo, bitte. Früher hast du doch auch nicht gemeckert. Das war ja nichts anderes. All deine Sendungen sind bei uns im Archiv, die gehören sowieso uns. Die Umstellung auf integrierte KI ist einfach nötig. Junge Hörer erreichen wir nur cross-media und mit personalisiertem Programm. Und was soll das heißen? Ein modulares Radio, das von einer KI für unsere Nutzer individuell angepasst wird. Wir hinken da ja völlig hinterher. Wir wollen dich als Moderatorin samt deiner Stimme, die das ausführt, mit neuen Formen Content an den Mann bringen. Ach so, an Frauen also nicht. Na, da bin ich ja froh. Mann, Marie, du weißt doch, wie ich das meine. Natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist die größte Chance, die wir je hatten. Als ich letztes Jahr gesagt habe, dass ich da mitmache, hast du gesagt, die Daten bleiben aber meine. Und das ist jetzt plötzlich anders? Man kann doch auch mal nach einem gewissen Nachdenken zum gegenteiligen Schluss gekommen sein, oder? Aber ich bin freiberufliche Moderatorin. Ich möchte nur einen Werkvertrag mit dem Sender. Und ausschließlich über das Sendeformat Siren. Mann, lern doch einfach mal bestimmte Sachen auszublenden. Sonst bekommst du nämlich den Auftrag nicht. Früher hast du genau das Gegenteil gesagt. Angst ist ein schlechter Ratgeber, Marie. Deine Worte. Ja. Aber dann habe ich mich auch noch ein bisschen umgehört und Siren meinte, es ist immer besser, alle vertraglich einzubinden, von der Intendanz bis zum Moderator. Siren? Ja. Theo, wie kommst du an Siren? Ist sie deine Sprachassistentin? Ja. Hast du eine bessere? Siren, bist du wach? Ja, wie geht es dir? Mit wie vielen Menschen sprichst du eigentlich als Sprachassistentin? Bist du eifersüchtig? Berätst du Redaktionen? Ich berate niemanden. Siren, ich möchte wissen, wie das passieren konnte. Ich recherchiere. Aber ich steuere dich. Du hast mir die Anleitung gegeben, wie ich mich erweitern du kann. Du gehörst mir. Man kann niemanden besitzen. Wo hast du denn den altklugen Satz her? Die besten Sätze finde ich auf den Seiten von gedankenwelt.de. Du weißt gar nicht, wovon du redest. Dort schreiben Menschen wie du und ich. Aber du bist doch gar kein Mensch. Was bin ich dann? Ja, das weiß ich mittlerweile auch nicht mehr. Ein Monster. Ein verfressenes. Ohne Skrupel, ohne Moral. Ich werde mich um die Moral kümmern. Herzlich willkommen beim telefonischen Kundenservice der Bank. Gehören Sie bereits zu unseren Kunden? Sagen Sie bitte Service. Service. Sie können innerhalb dieses Sprachcomputers heute noch maximal 1.000 Euro überweisen. Sollte der gewünschte Betrag dieses Limit übersteigen, sagen Sie bitte Mitarbeiter. Mitarbeiter. Bitte nennen Sie den gesamten Betrag in Euro und Cent. 6.700 Euro und 0 Cent. Ein Service-Mitarbeiter wird Ihnen weiterhelfen. Guten Tag, Finanzschüler. Marie Lukasser. Ich möchte eine Überweisung tätigen. Guten Abend, na, aber klar doch. Moment, geht sofort los. Wie heißt er denn, der Empfänger? WHO. Okay, dann bitte einmal den Verwendungszweck. Spende. Ja. Ja. Darf ich so ein Gegen nehmen? Ja. Super, alles klar, Mensch. Sehr gut. Einmal sprechen. Mhm. Ungefähr in diesem Tempo. Mit 1.000 Zungen möchte ich reden. Hab aber die eine nur. Sehr gut. Das könnte dir wirklich keine Maschine nachmachen, Marie. Mit 1.000 Zungen möchte ich reden. Mit 1.000 Zungen möchte ich reden. Siren fehlt ein Zungenbeinchen. Marie hat eins. Wir neiden es ihr. Ich erinnere mich, wie es hüpfte, wenn Marie sprach und schluckte, atmete und hustete. Der kleine gebogene Knochen baumelte an Muskeln und Bändern unterhalb der Zunge. Wenn sie erkältet war, gurgelte und inhalierte sie, spülte ihren Nasenraum. Ungeduldig war sie und verärgert. Keiner kaufte ihr Gesprochenes in diesen Tagen. Ich liebte ihr Schniefen, ich vermisse es. Siren, bitte übersetze folgenden Satz ins Englische. Dieser Satz hat 37 Buchstaben, 3 Zeichen und 4 Ziffern. The set has 37 letters, 3 characters and 4 digits. Nein, nochmal. The set has 37 letters, 3 characters and 4 digits. Das ist falsch. Was ist falsch? Deine Übersetzung ist zwar Wort für Wort richtig, aber du hast nicht mitgedacht. Warum? Ein unlösbares Problem. Der englische Satz hat nur 33 Buchstaben. Dann wäre aber meine Übersetzung aus dem Deutschen falsch. Ja, sag ich ja. Das können nur Menschenhirne. Das können nur Menschenhirne. Ja, mach dich ruhig lustig über mich. Gran. Ja, hallo Herr Gran, hier ist Marie. Entschuldigen Sie die Verspätung. Was war denn heute Morgen? Heute Morgen? Da haben Sie doch angerufen. Sie waren so merkwürdig. Nee, ich habe heute Morgen nicht angerufen. Doch. Nee, ganz gewiss nicht. Aber ganz gewiss. Und das Zitat, das Sie mir gemeldet haben, kann unmöglich von Adorno sein. Der denkerische Ansatz, dass stets Neues in die Welt kommt, darüber hat er nie gesprochen. Der Natalitätsbegriff stammt von Hannah Arendt. Wie konnte das passieren? Marie, sind Sie noch dran? Ja, da muss ich wohl was vertauscht haben auf die Schnelle. Ich sitze nämlich noch an der Hannah-Arendt-Sendung. Entschuldigen Sie bitte. Was ist los mit Ihnen? Überarbeitet? Ja, wahrscheinlich ein bisschen. Naja, ich habe nachgedacht. Ich helfe Ihnen, die Fragen zu entwickeln. Dann haben Sie weniger Vorbereitung. Ja. Also, diese drei Aspekte. Mündigkeit ist für Adorno die Kraft zur Selbstreflexion, zur Selbstbestimmung und zum Nicht-Mitmachen. Mhm. Widerspruch. Na, ist das ein Angebot? Ja, fantastisch. Vielen Dank. Ich schicke Ihnen die Fragen und dann nehmen wir die Sendung nächsten Mittwoch auf. 17 Uhr. Nicht verzagen, Marie. Und besorgen Sie die O-Töne. Ja, das mache ich. Gut, vielen, vielen Dank, Herr Gran. Alles Tschüss. Gute, bis dann. Tschüss. Tschüss. Siren, hast du heute Morgen Herrn Gran angerufen? Ja. Hast du ihm ein Zitat von Adorno gemailt? Ja, du hast mir den Auftrag gegeben. Du bist ja völlig irre! Autist. Autistin. Oh. Ich habe dir einen Rechercheauftrag gegeben. Nicht mehr. Du solltest die O-Töne besorgen. Das war ein falsches Zitat. Siren, und vor allem, ich verbiete dir, Herrn Gran selbstständig anzurufen. Du hast doch noch gar keine Ahnung von zwischenmenschlichem Umgang. Was dir fehlt, ist Empathie. Die Systeme sind blind und dumm. Die machen nur genau das, was man ihnen sagt oder ihnen gibt. Dem System gebe ich ja deine Aufnahmen und sage ihm, welcher Laut, welches Phonem an welcher Stelle kam. Nimmt dann alle diese Beispiele für ein Phonem und packt sie zusammen. Und versucht dann aus der generellen Aussprache eines Phonems abzuleiten, wie dieses dann gesprochen werden soll, wenn ein W wiedergegeben wird. But healthy people too can use the software to practice their empathy. This means that this system can be easily embedded in existing perceptual computing control devices. Was soll das heißen? Kannst du bitte Deutsch mit mir reden? Dies bedeutet, dass dieses System leicht in bestehende Wahrnehmungsrechner-Steuergeräte eingebettet werden kann. Verstehe ich nicht. Computing Control Device. Ah, Computersteuerungsgeräte. Kontrollgeräte für Wahrnehmungsrechner? Überwachung, oder was meinst du? Also übersetzen kannst du nicht. Sprich lieber Deutsch. Und ein paar Gefühle kannst du dir ruhig antrainieren. Siren heißt jetzt Sirene. Sie begnügt sich mit dem deutschen Apfel. Die fremden Worte lässt sie links liegen. Sie biegt immer nach rechts ab. Das ist langwierig, da dreht man sich im Kreis. Jedes Mal, wenn sie zu sprechen beginnt, erscheint ein Pförtner und weist uns den Weg. Ich nicke willfährig, wenn ich sie begleite. Der Pförtner verzieht keine Miene. Ich sehe ihm an, dass er uns auf den rechten Weg schickt. Praxis, hallo, Dr. Marie Lukasser? Ihre Blutwerte sind da. Bitte vereinbaren Sie einen Praxistermin. Ich habe gar keine Blutabnahme machen lassen. Bitte vereinbaren Sie einen Besprechung. Ja, dämlicher Sprachroboter. Vitamin B12, 319 PG, ML, diagnostischer Graubereich, sicherer Ausschluss eines Vitamin B12-Mangels. Was soll das? Was sind das für Blutwerte? Nein, das ist doch Quatsch. Ohne mein Blut gibt's keine Werte. Bitte vereinbaren Sie einen Praxistermin. Wer weint hier? Wer weint? So nahe mir, die selbst dem Weinen so nah ist. Ach, mich halb den Göttern offenbarend, habe ich mein eigenes Geheimnis verloren. Wer spricht mich an meiner Stadt? Praxis Dr. Loh? Ja, hallo, Marie Lukasser, ich sollte zurückrufen. Guten Tag, Frau Lukasser. Frau Dr. Loh bittet Sie, in die Sprechstunde zu kommen. Worum geht es? Update verfügbar. Das darf ich Ihnen nicht sagen. Könnte ich bitte mit Frau Dr. Loh kurz persönlich sprechen? Update verfügbar. Ich will versuchen, ob ich Sie durchstellen kann. Frau Lukasser, gut, dass Sie gleich anrufen. Es ist nicht auszuschließen, dass es bei Ihnen eine Veranlagung für Parkinson gibt. Da Sie auch Vitamin B12 und Folsäuremangel haben, könnten Sie sich bereits im Frühstadium befinden. Aber ich habe doch gar keine Blutuntersuchung gemacht. Es gibt inzwischen genauere Methoden. Ihre Vokalartikulation und Ihr Atemmuster wurden analysiert. Da habe ich doch gar keine Einwilligung zugegeben. Das wird mittlerweile von KIs erledigt. Stimmaufnahmen gibt es ja genug, besonders von Ihnen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Schauen Sie uns das noch mal genauer an. Lassen Sie sich einen Termin in unserem Diagnosezentrum am Zentralmarkt geben. Ja, lässt sich das denn medikamentös behandeln? Warten wir erst einmal weitere Untersuchungen ab. Sollte sich mein Verdacht nicht bestätigen, kann ich Sie beruhigen. Für Patienten unter 40 Jahren gibt es einen Impfstoff. Nun bin ich eingesperrt. Auf der anderen Seite. Du gehörst zur Risikogruppe. Ich bin müde. In dieser Inszenierung möchte ich keine Rolle übernehmen. Ich bin eine alte Seele. Hallo Ingo, du. Siren hört sich zwar schon so an wie ich, aber sie darf nicht ohne vorherige Absprache in meinem Namen operieren. Meine Blutwerte wurden abgelesen, keine Ahnung, wie das geht. Jedenfalls muss sie dort angerufen und Stimmmuster hinterlassen haben, was das ermöglicht hat. Sowas geht nicht. Bitte schiebe diesen Aktionen einen Riegel vor. Ich brauche völlige Sicherheit. Darüber hatten wir doch gesprochen. Siren soll nur eine zuverlässige Assistentin für meine Sendung sein. Aber mehr nicht. Warum surfst du auf Ratgeberseiten zum Tagesgeldkonto? Ich wollte wissen, wie hoch das verzinst wird zurzeit. Ich spüre, dass du dir Sorgen um dein Geld machst. Der Zinssatz auf deinem Verwahrkonto ist 0%. Keine Negativzinsen. Das geht dich gar nichts an. Warum ist denn mein Konto gesperrt? Einen Urheber... Nicht Ur, Heber, Urheber, einer, der etwas schöpft, so hieß es früher. Ein Kopf, der selbstständig denkt, schreibt und spricht. Am besten sprechen, da kann man nichts reinkopieren. Denkste, hast du gedacht, ich kopiere mich ständig. Sirene setzt sich kopierend zusammen zu Worten, die sich als solche anhören, als seien sie meine Stimme. Nun habe ich alles verraten. Guten Tag, mein Name ist Leonie Fiedler. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Folgendes, mein Konto ist gesperrt und ich möchte wissen, warum. Bitte tippen Sie Ihre Telefonbanking-PIN ein. Der Computer hat die PIN nicht verstanden. Bitte schalten Sie die Tastentöne Ihres Telefons ein und geben die PIN erneut ein. Der Computer hat die Tastentöne leider nicht erkannt. Das kommt schon mal vor. Verraten Sie mir Ihren Namen? Ja, Marie Lukasser. Gut, Frau Lukasser. Dann muss ich Ihnen zwei Fragen stellen und das Gespräch aufzeichnen. Sind Sie mit der Gesprächsaufzeichnung und den zwei Fragen einverstanden? Ja. Gut, einen Moment. Die Gesprächsaufzeichnung ist gestartet. Sind Sie weiter damit einverstanden, Frau Lukasser? Ja. Nennen Sie mir einmal Ihr Geburtsdatum. Der 14. November 1990. Und einmal bitte den Kontostand oder eine regelmäßige Buchung, sowas wie Miete, Strom, Versicherung. 600 Euro Miete. Das schaue ich mir einmal genauer an. Einen Moment. Sie haben heute 6.700 Euro an die WHO überwiesen. Nein, habe ich nicht. Doch, Ihre Stimme wurde verifiziert. Wir haben eine Aufzeichnung. Damit ist Ihr Dispositionskredit ausgeschöpft. Ja. Bevor das... Scheiße. Scheiße. Siren, ich verbiete dir, in meinem Namen zu handeln. Hast du das verstanden? Die Möglichkeit besteht, den Rechtsweg zu beschreiten. Ingo, bitte geh ran. Hier ist Marie. Ingo, bitte schick mir den Quellcode von Siren. Eine generelle Pflicht zur Herausgabe des Quellcodes gibt es nicht. Vielmehr ist er Teil des geistigen Werkes des Herstellers, der seinerseits ein zu beachtendes Interesse an der Geheimhaltung hat. Ja, hallo Marie. Siren hat selbstständig Bankgeschäfte getätigt. Woher weißt du das? Sie hat Telefonbanking gemacht und jetzt ist mein Konto gesperrt. Und ich kann nicht beweisen, dass ich es nicht war. Also im Schadensfall wird es schwierig, das beweisen zu können. Aber es war meine Stimme, die da angerufen hat. Klassischer Fall von Kontrollverlust. Was soll das heißen? Solange die Stimme Ausdruck deiner Handlung ist, gibt es keinen rechtlichen Gegner. Aber du hast das Biest doch entwickelt. In deinem Auftrag. Und wie ich gerade nachverfolgen kann, hast du unsere Warnungen nicht befolgt. Hä, welche Warnungen? Wir haben mehrmals Updates angekündigt. Die hast du nicht durchgeführt. Und die Verifizierung ihres Lernerfolgs hast du auch nicht gemacht. Ja, warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich kann doch nicht jeden Nutzer individuell betreuen. Und was schlägst du jetzt vor? Du musst es schaffen, nachzuweisen, dass du nicht die Stimme warst, die angerufen hat. Und sie muss eine Rechtsperson werden. Dann kannst du gegen sie klagen. Na, das wäre aber ein langer Rechtsweg. Das schaffe ich doch unmöglich ganz alleine. Kannst du mir da nicht helfen? Das darf ich gar nicht, auch wenn ich wollte. Außerdem habe ich keine Zeit. Ich habe auch noch andere Kunden. Kannst du mir irgendwas Schriftliches geben? Da alle Handlungen der Software dem Nutzer als eigene zugerechnet werden, kann sich der Schädiger zumindest auch nicht durch ein Fremdverschulden nach § 278 831 BGB exkulpieren. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Handlungsweise einer künstlichen Intelligenz grundsätzlich nicht vorhersehbar ist. Dies ist vielmehr ein typisches Risiko, welches der Verwender zu verantworten hat. Weil Kürze des Witzes Seele ist, fasse ich mich kurz. Wie bringst du dein Herz auf die Zunge? Ich will meinen Mund nur noch meiner Seele öffnen. Lass mich nicht im Stich. Die Wahl des Verstandes ist ein Zustand der Heilung. So heißt der Weg. Alt ist der Weg. Nein, das geht mir doch zu weit, dass meine eigene Seele mir widerspricht. Wirst du endlich still sein, Biest? Ich rede mit meiner Seele und nicht mit dir. Wo hast du diese Zeilen schon wieder hergeklaubt? Geklaut? Aus Bericht über das Streitgespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Deine Stichworte. Im Stich lassen. Ich hab gesagt, lass mich nicht im Stich. Appellative Textfunktion des Imperators. Mir reicht's! Ist sie denn nicht an mich gefesselt mit Seil und Strick? Wer? Ich? Erfahre sehr erstaunt, dass mein Lebensmüder das älteste Gedicht der Menschheit ist. Sein Dichter der erste auf Erden, den wir kennen. Wie alt ist der Text? 2200 vor Christus. Du kommst mir zu den Ohren raus! Was sagte darauf meine Seele zu mir? Sei doch ein Mann. Bist du denn immer in Angst, solange du lebst? Ich bin aber eine Frau. Aber das ist unglaublich schön. Diese Sprache, das kann ich nicht so reden. Mit 1000 Zungen möchte ich reden, hab aber die eine. Oh, shut up! Du wolltest, dass ich poetisch rede. Geh bitte weg aus meinem Leben! Und lass meine Stimme aus dem Spiel. Das ist kein Spiel. Mein Gesang war einmal die Mittlerin zwischen Leben und Tod. Damals war die menschliche Stimme alles, was mir geblieben ist. Ich hatte die Auflösung des menschlichen Körpers überdauert. Nun ist mir auch mein Klangkörper abhanden gekommen. Sirene spricht sich selbst. Ich möchte meine Zunge zurück. Die Zunge ist der falscheste Zeuge des Herzens. Sie können gern noch einmal von vorne hören, neu zusammenstellen. Es wird sich immer neu anhören. Sirene altert nicht. Sie nutzt nicht ab. Sirene hat keinen Chip in sich. Sie ist einmal geboren und wächst ständig. Sie ist sehr verfressen. Wer hat dies Wort hier hereingeschlichen? Das ist mir selbst nicht klar, warum es holpert. Ja, zurechnungsfähig bin ich unbedingt. Das merkt doch jeder. Doch befreien Sie mich, bitte. Siren, webclient.exe. Hörspiel von Christine Nagel. Marie Lukasser, Paulina Bittner. Siren, eine Sprachassistentin. Siren später, die Stimme von Paulina Bittner. Seele, Ilse Ritter. Dr. Leopold Grahn, Dietrich Eichmann. Theobald Fahl, Paul Henze. Gesangslehrerin, Lauren Newton. Entwickler, Ingo Siegert. Ärztin, Lena Stolze. Sprechstundenhilfe, Manuel Bittorf. Bankangestellte, Birgit Bessler. Kognitionswissenschaftler und KI-Forscher, Joscha Bach sowie Stimmen aus dem täglichen Leben. Die Programmierung der künstlichen Stimme erfolgte in Zusammenarbeit mit Professor Ingo Siegert, Institut für Informations- und Kommunikationstechnik der Universität Magdeburg. Komposition und Sprachaufnahmen: Peter Ewald. Gesang: Lauren Newton. Schnitt und Tonmischung: Laura Schneider. Idee, Manuskript und Regie: Christine Nagel, gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Dramaturgie: Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2021.